Kundgabe 4386. Empfangen durch Bertha Dodde am 25.07.1948. Kraft des Wortes vor dem Ende. Not. Trinket aus dem Quell des Lebens. Labet euch mit dem Brot des Himmels und nehmet also die Kraft aus mir in Empfang, die ihr dringend benötigen werdet in kommender Zeit. Denn es ist eine große Aktion, mit der ich die letzte Phase auf dieser Erde einleite. Es ist etwas so Gewaltiges, dass ihr voller Widerstandskraft sein müsset, wollet ihr Herr der Situation bleiben. Ich habe die Zeit festgesetzt seit Ewigkeit. Sie ist erfüllet. Die Menschheit ist auf dem geistigen Tiefstand angelangt, der das Ende dieser Erde bedingt. Und darum bereite ich euch vor, dass ihr dieses Ende in einem Seelenzustand erlebet, der meinem Willen entspricht und euch das Eingehen in das Lichtreich sichert. Die wenigen mir zustrebenden Menschen will ich bewahren vor geistigem Niedergang. Ich will nicht, dass sie in der Härte der Zeit erliegen, dass sie an mir zweifeln und ihren Glauben ganz verlieren durch die große Not, so sie keine Erklärung haben dafür. Denn es würde kein Mensch selig, wollte ich nicht durch mein Wort mit ihnen in Verbindung bleiben und ihnen das Wissen vermitteln über das Bevorstehende. Denn die Ungläubigkeit ist weit größer und schwer ist es trotz meines aufklärenden Wortes für die Gläubigen schon, standzuhalten in kommender Zeit. Doch mein Wort wird euch jederzeit Kraft geben. An meinem Wort werdet ihr ständig die Stütze finden, die euch Halt gibt, wenn die Not schwer auf euch lastet. Mein Wort wird euch seelische Speisung sein, und durch mein Wort habt ihr auch Kenntnis davon, dass euch geholfen wird in jeder irdischen und geistigen Not. Und in dieser Zuversicht will ich euch erhalten bis zum Ende. Was auch kommen mag, es wird alles schnell vorübergehen. Es wird eine Zeit sein voller Aufregung, dass ihr keine irdische Zeitschätzung mehr habt. Und so ihr euch immer nur an mein Wort haltet und daraus ständig Kraft bezieht, wird die Endzeit euch keinen seelischen Schaden eintragen, sondern ihr werdet reifen und mit zunehmender Seelenreife die irdische Not immer weniger spüren, bis das Ende da ist, das euch Rettung bringt, irdisch und geistig. Immer nur ermahne ich euch, die Verbindung aufrecht zu erhalten mit mir, wollet ihr, dass ihr nicht schwach werdet. Denn von mir geht alle Kraft aus. In mir findet ihr einen treuen Helfer, einen Beistand, der euch nicht verlässet, dem ihr euch bedenkenlos anvertrauen könnet und der allein eure Not verringern und abwenden kann und es auch tut, so ihr ihn gläubig darum bittet. Und so wie ihr mich zu euch sprechen lasset, so wie ihr auf meine Stimme in euch lauschet oder mein Wort anders in Empfang nehmet, werdet ihr krafterfüllt sein und meine Gegenwart spüren. Denn ich bin selbst im Wort bei euch, und wo ich bin, wird jede Not erträglich sein. Ich aber werde bei euch bleiben bis an das Ende, wie ich es euch verheißen habe. Amen.